Bobart wusste genau, er durfte nicht den Schlauchischlund hergeben. In der linken Hand hatte er Trixischlumm, Quatschischlumm und Babyschlumm. Bobart steht da. Er musste den Mobster davon überzeugen, dass der Flötenschlumpf mindestens genauso viel wert war wie Schlaubeschlumpf. Und den Flötenschlumpf hatte er ganz viel wert. Ich sag dir eines, gib mir die Geißel, bevor es noch mehr regnet. Ich kann dir höchstens stumpf geben. Überleg dir kurz und sag dir dann, okay. Bobart steht da. Bobart steht da. Ich wusste, dass das so kommen würde.